Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und unser Thema heißt Schockmomente. Welche Zustände oder Momente, Situationen gab es in eurem Leben, in denen ihr regelrecht geschockt wart? Das kann ja was Negatives sein, was Trauriges. Es kann auch was Positives sein. Wenn man 6 richtig im Lotto hat, kann man ja unter Umständen auch geschockt sein. Wenn ihr mir von diesen Momenten, von diesen Situationen, von diesen Zuständen aus eurem Leben gerne erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Silvia. Hallo. Und Silvia ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Silvia. Du bist, du hast auch etwas erlebt, das dich geschockt hat. Ja, es war allerdings nichts Fröhliches, sondern was Trauriges. Mhm. Und zwar war das vor 3 Jahren und ich habe mein Kind gefunden, tot im Kinderbett. Wie alt war dein Kind? 7,5 Monate. Plötzlicher Kindstod? Ja, genau. Mhm. Wie waren die genauen Umstände? Erzähl mal. Ja, ich bin eine Woche vorher umgezogen. Und alleine mit dem Kind? Ja. Mhm. Und wollte morgens aufstehen und ihn wecken zum Frühstück für die Flasche und kam ins Kinderzimmer, ins Kinderbett und sah da rein und war ganz verwundert, weil er so blass war. Mhm. Er lag also auf dem Bauch und ich habe nur eine Gesichtshälfte halt gesehen. Mhm. Und ich dachte direkt, das stimmt was nicht und ja, fasste ihn an, um ihn halt hochzunehmen und merkte sofort, er war ganz kalt schon, mhm, und schon richtig fest halt. Und habe mich total erschrocken und ihn hochgehoben und dann habe ich gesehen, dass die Gesichtsseite, auf der er drauf lag, dass die schon ganz blau war. Mhm. Das heißt, und er war schon einige Zeit, einige Stunden tot? Ja, es hat sich dann nachher herausgestellt, also gefunden habe ich ihn gegen 10:30. Mhm. Und der Todeszeitpunkt wurde dann festgelegt auf 5:30 morgens. Mhm. Das war also schon eine ganze Zeit. Ist das nicht ungewöhnlich, um 10:30 so ein kleines Kind zu wecken? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine kleinen Kinder, aber ich denke immer, dass Kinder sehr, sehr früh aufstehen und man geht hin und guckt. Nee, bei ihm war das ganz, ganz anders. Er hat also öfter von Anfang an eigentlich, nach der ersten Woche, nach der ich da zu Hause war, dann hat er schon 12, 13 Stunden durchgeschlafen. Ach so. Also es war nichts Ungewöhnliches auch, dass, nee, du die ganze Nacht über nichts gehört hast von ihm? Nee, das war gar nichts, mhm, Ungewöhnliches. Und ich bin, mhm, Nachtmensch. Ich bin dann auch nachts immer rein. Mhm. Und ich war auch, also wie gesagt, der Todeszeitpunkt lag bei 4:30. Mhm. Und um kurz nach 4 war ich zum letzten, ach so, Mal bei ihm. Ach so. Mhm. Und da war alles noch in, ja, Ordnung. Da hat er dann auch noch gelebt. Nun steht man an dem Bett vor dem eigenen Kind und sieht, das Kind ist tot und hält das Kind sogar in den Händen und spürt, dass es tot ist. Man sieht, dass es blau angelaufen ist. Mhm. Versteht man das als Mutter überhaupt in dem Moment? Ich verstehe das heute noch nicht. Ja. Was ist dir in dem Moment, in diesen ersten Sekunden, als du diesen kleinen Jungen in den Händen gehalten hast, diesen toten Jungen, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Oh mein Gott, wie schrecklich, warum er? Hm. Wie lange hast du gebraucht, bis du irgendwas tun konntest? Also reagiert habe ich eigentlich sehr schnell. Ich habe vielleicht, na, ich weiß nicht, 10 Minuten danach sofort bei meinen Eltern angerufen und meinen Vater gebeten, dass er vorbeikommt. Ach, du hast nicht zuerst den Krankenwagen angerufen? Nein, ich habe gar nicht daran gedacht. Ich mache mir heute den Vorwurf, dass ich mir sage, vielleicht hätte ich daran noch was ändern können, aber ich habe daran nicht gedacht. Na, aber offensichtlich nicht, wenn man festgestellt hat, dass er schon um 4:30 gestorben ist. Nee. Hätte man ja um 10:30 wirklich nichts machen können, wo du sagst, dass er schon kalt war und blau angelaufen. Also das war dir wahrscheinlich intuitiv klar, dass das Kind unwiederbringlich tot ist, dass man nichts mehr reanimieren konnte. Ja. Vermutlich. Ja. Ich habe also, wie gesagt, an Krankenwagen gar nicht mehr gedacht. Wie ging das denn dann weiter? Du hattest ihn auf dem Arm. Hast du ihn weiter auf dem Arm gehalten oder wieder zurück ins Bettchen gelegt? Nein, also ich bin im ersten Moment so erschrocken, dass ich ihn ganz vorsichtig, wie man ein Kind halt normal ins Bett legt, eingelegt und wieder zugedeckt habe. Mhm. Und habe dann meinen Vater angerufen. Mhm. Und was, in was, der was, Zeit, was hast du dem Vater gesagt am Telefon? Ich habe nur gesagt, komm schnell, es ist was passiert. Ich habe ihm das am Telefon gar nicht gesagt. Und in der Zeit... Dann vergingen ja wieder wahrscheinlich viele, viele schreckliche Minuten, in denen du... Ich habe ihn aus dem Bett rausgenommen, ganz ausgezogen, frisch angezogen, gewickelt, die Jacke an, bis mein Vater dann halt endlich da war. Und der hat dann nochmal nach ihm gesehen und hat nur gemeint, wir müssen sofort ins Krankenhaus, und hat ihn in die Wolldecke eingewickelt und auf den Arm genommen und ins Auto gebracht, und ich bin hinterhergelaufen. Und dann wollte ich ihn auf den Arm nehmen während der Fahrt, und er hat mir den Kopf geschüttelt und hat ihn so auf der Rückbank festgeschnallt, dass er nicht, er nicht runterrutscht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und als wir ihn aus dem Auto rausgenommen haben, ist die Wolldecke, in der wir ihn eingewickelt haben, nochmal so vom Gesicht gerutscht. Aber nur von der Seite, die halt noch nicht blau war. Und er hat ausgesehen, als ob er schläft. Augen waren zu. Ja, und nicht, als ob er Schmerzen oder was gehabt hätte. Ganz ruhig. Dann hat man im Krankenhaus den Tod festgestellt. Ja. Und dann wird ja, glaube ich, in solchen Fällen auch die Polizei, die Kripo, hinzugezogen. Ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dein Kind hast beerdigen können? Das ging sehr schnell. Also das, die Kripo hat mir zwar gesagt, es könnte dauern, weil die in diesen Fällen halt eben auch eine Obduktion durchführen, um festzustellen, dass es wirklich kein Fremdverschulden war. Das ist dann auch passiert? Ja, das ging aber am anderen Tag dann schon, kam dann der Anruf, dass die Todesursache plötzlich ihr Kindstod sei, und wir ihn dann auch beerdigen konnten. Hast du dein Kind, bevor es beerdigt wurde, nochmal gesehen? Nein, ich durfte nicht mehr zu ihm. Ich konnte mich also auch nicht von ihm verabschieden oder ihm nochmal sagen, dass ich ihn liebe. Das Ganze ist vor 3 Jahren passiert, ja, sagst du. Und man hört es ja auch, wie sehr es dir heute noch nahe geht, obwohl es 3 Jahre her ist. Aber was sind 3 Jahre, wenn man so etwas erlebt hat? Der Schock fing wahrscheinlich vor 3 Jahren an, und er hält heute immer noch vor, ne? Ja, vor allem, weil ich auch hier in meiner Nähe niemand habe, mit dem ich direkt darüber reden kann. Du hast niemanden? Nein, weil ich mit meinen Eltern nicht darüber reden kann. Warum kannst du mit deinen Eltern nicht darüber reden? Das ist einfach wie eine Starre, wie eine Barriere, die man nicht überwinden kann. Woran liegt es, dass es diese Barriere gibt? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich von meiner frühesten, von früher her einfach meinen Eltern nicht 100% alles anvertraut und mich bedrückt auch. Hast du denn den Eindruck, dass deine Eltern dir in irgendeiner Weise, auch nur andeutungsweise, einen Vorwurf machen? Hast du schon? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Du dir aber eigentlich auch nicht. Obwohl du solche Gedanken wahrscheinlich hast, aber... Anfangs habe ich mir viele Vorwürfe gemacht. Ja. Ich habe mich immer wieder gefragt, was habe ich falsch gemacht und was habe ich versäumt und habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Ist es meine Schuld? Aber ich weiß heute, dass ich dafür absolut nichts kann. Ja, davon bin ich überzeugt. Dass ich einfach daran nichts hätte ändern können, egal... Hast du in diesen Zeiten, in den letzten Jahren, mal Kontakt mit auch betroffenen Müttern oder Eltern gehabt, deren Kinder... Nein, ich habe mich davon gescheut. Warum eigentlich? Ich glaube, dass das sehr gut tut. Es gibt ja Selbsthilfegruppen, selbst für diesen Bereich. Schon, aber ich habe immer Angst, dass mich, wenn ich darüber rede, immer wieder warnen muss, dass ich dann Angst habe, dass ich mich verletzbar mache für jemanden. Dass mir damit jemand wehtun kann, dass jemand das als... Ja, wobei du dann da ja nur mit Leuten zusammen bist, die das Gleiche erfahren haben und das gleiche Unglück. Und da verletzt man sich ja nicht gegenseitig. Da kann man sich ja vielleicht sogar gehen lassen und kann weinen und kann den Gefühlen wirklich freien Lauf lassen. Ich glaube nicht, dass das so der richtige Weg ist, den du eingeschlagen hast, dass du 3 Jahre mit dir ganz alleine... Du sagst, du hast niemanden, auch keine Freundin. Ich habe schon Freunde, aber... Aber du kannst da nicht so intensiv drüber mitreden. Was ist denn eigentlich mit dem Vater des Kindes? Wir waren zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, nicht mehr zusammen, weil da auch die Beziehung sehr schlecht war und auch gewaltbar. Hat er sich denn hinterher noch mal irgendwie ein bisschen gekümmert oder um dich gekümmert, als es passiert? Nein, gar nicht. Auch ich habe ihn getroffen, ein paar Tage, nachdem ich Gloria nur beerdigt hatte. Ach, er war gar nicht auf der Beerdigung? Nein, ich habe gedacht, dass die Kriminalpolizei, die hatten mir versprochen, dass sie ihn benachrichtigen, weil ich das nicht machen konnte. Und dann habe ich ihn getroffen und habe ihn gefragt, warum er denn nicht da gewesen wäre. Und er hat mich nur angesehen, hat mich gefragt, was denn passiert wäre. Und dann habe ich ihm erzählt. Und ich war halt auch ganz ruhig, weil ich halt auch unter Medikamenten gestanden habe. Und er hat mich nur angesehen und hat gemeint, das kann dir doch egal sein. So ruhig wie du bist, hat dich das sowieso nicht interessiert. Und dann habe ich kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Silvia, ich habe hier im Hintergrund, vielleicht weißt du das, immer einen Fachmann, eine Fachfrau, einen Psychologen, eine Psychologin. So auch heute. Das ist heute Petra. Sie heißt Petra. Und ich möchte gerne, dass du mit ihr jetzt einige Worte redest. Ihr könnt euch auch sehr viel Zeit lassen. Ja. Ich möchte gerne, dass Petra dir so ein paar Tipps noch gibt, weil ich glaube, dass es nicht gut ist, wie gesagt, dass du ganz alleine damit dich beschäftigst. Sie wird sicher eine Idee noch haben, wie vielleicht doch ein Kontakt herzustellen ist zu anderen betroffenen Eltern oder vielleicht zu einem Psychotherapeuten, was auch immer. Ich möchte dich bitten, aufzulegen und wir, das heißt Petra, ruft dich gleich nochmal an. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Schockmomente. Gab es in eurem Leben, eigentlich hat das ja jeder schon erlebt, mehr oder weniger intensiv, dass man so unter Schock stand. Vor Traurigkeit, vor Angst, vor Ärger vielleicht auch oder auch vor Glück. Also wenn ihr mir über solche Momente aus eurem Leben erzählen wollt, das könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Gabi grüße ich jetzt herzlich und Gabi ist 45 Jahre alt. Wow. Hallo. Hallo Gabi. Hallo Domian. Im Gegensatz zu dem vorherigen Fall ist mein Fall die Häuser sind. Es ist folgendes, ich hab zwei Kinder. Mhm. Mein Sohn ist 22, meine Tochter ist 15. Mhm. Zu meinem Sohn habe ich ein etwas gestörtes Verhältnis. Der ist mit 18 Jahren ausgezogen. Ein gestörtes Verhältnis? Der ist mit 18 Jahren im Streit ausgezogen und seitdem hatte ich keinen Kontakt zu ihm. Mhm. Und ich habe immer gedacht, meine beiden Kinder, die lieben sich. Das war auch bis jetzt immer so der Fall. Mhm. Jetzt habe ich letzten Sonntag meine Tochter, die ist 15, ins Krankenhaus bringen müssen. Der Notarzt. Mhm. Jetzt hat sich herausgestellt, das Kind hat Leukämie. Und da ich zu meinem geschiedenen Mann, ich bin wieder das zweite Mal verheiratet, da ich zu meinem geschiedenen Mann ein Jahr lang keinen Kontakt hatte, habe ich meinen Sohn angerufen, er möge mir bitte die Handynummer, weil er zu Hause nicht erreichbar ist, geben. Es kommen nur Beleidigungen. Jetzt ist es so, das Kind braucht dringend eine Bluttransfusion. Mhm. Und jetzt habe ich gestern Abend in meiner Angst die Polizei in den alten neuen Bundesländern angerufen und die haben den Gott sei Dank ausfindig gemacht. Und er hat sich auch irgendwo drum gekümmert. Bluttransfusion heißt, es braucht eine Bluttransfusion. Machst du mal bitte dein Radio oder das Fernsehen ganz leise? Ich hab's ganz leise. Komische Leitung. Ja. Eine Bluttransfusion von dem Vater, von dem leiblichen Vom Vater. Vom leiblichen ja. Vater. Von das ist ganz nötig. Von mir kam es kriege, weil ich des Öfteren im Leben krank war. Und dein Sohn, das muss man jetzt mal festhalten, das ist gerade vielleicht in der Leitung so ein bisschen untergegangen, in der schlechten Leitung. Dein Sohn, ihr Bruder, Der leibliche Bruder hat diesen Kontakt nicht herstellen wollen. Er wohnt im Nachbarort von mir. Bitte? Er wohnt im Nachbarort von mir. Mhm. 5 Kilometer weg von mir. Er hat die Handynummer. Er hat den Kontakt nicht herstellen wollen. Er hat den Kontakt nicht herstellen wollen. Und hat dir dumme Sprüche zurückgeführt. Er hat, wortwörtlich soll ich soll ihm am Arsch legen. Obwohl er weiß, um was es geht? Er weiß von... Das Komische ist, er hat eine Freundin mit der Letzter zusammen und die Freundin von ihm ist die Schwester einer Schulfreundin meiner Tochter. Mhm. Und über die Schulfreundin und über die Eltern habe ich einen sehr guten Kontakt. Mhm. Und die Eltern konnten auch nicht ausrichten. Also das sind ja zwei ganz schlimme Sachen, die du im Moment erlebst. Einmal, dass deine Tochter so schwer krank ist und einmal dieses Drama, dass dein eigener Sohn der eigenen Schwester gegenüber sich so verhält und dir gegenüber auch so verhält. Ja. Der leibliche Vater, wie hat der denn jetzt reagiert, als er das erfahren hat? Der hat sofort angerufen. Ihr habt da in den alten Bundesländern, das ist gleich in der Grenze von Hof, da ist er auf dem Zeltplatz. Wir haben da einen Bungalow stehen. Und da habe ich in meiner Angst Polizei angerufen darüber. Und so ist es dann. Und die sind sofort nachgefahren und haben. Und ist, hat die Bluttransfusion schon stattgefunden? Er wird morgen eingeflogen. Ja. Wie schwer ist denn die Erkrankung deiner Tochter? Also es ist so in dem Fall so schlimm, weil das Kind ist mit 6 Monaten, als sie 6 Monate alt war, ist die an der linken Niere operiert worden. Die linke Niere funktioniert nicht. Und damals hat man mir schon gesagt, dass mit dem Blutkörper was nicht stimmt. Und das hat sich halt im Laufe der Jahre, jetzt diese 15, hingezogen. Aber es ist so nichts weiter passiert im Laufe der Jahre? Im Laufe der Jahre nichts weiter passiert. Das Kind war fröhlich, lustig, sie ist sehr gut in der Schule. Wie bist du denn irgendwie, seid ihr jetzt darauf aufmerksam geworden, dass sie so krank ist? Hat sie über Schmerzen geklagt? In dem letzten halben Jahr immer wieder. Erstens mal hat sie über starke Kopfschmerzen geklagt. Dann ist sie mir regelrecht vor mir quasi ständig zusammengeklappt. Immer wieder ohnmächtig geworden und wie ein Sack in sich zusammengesackt. Und du sagst, an einem Wochenende ist das, ist sie ins Krankenhaus gekommen. Und das war das letzte Mal, als wir am 25. August wollten wir in Urlaub fahren. Und am 23. ist das passiert, ist auch wieder umgefallen. Und da wollte man uns das Kind schon gar nicht mitgeben. Wir haben aber dummerweise drauf gedrängt, weil wir das Kind natürlich mitnehmen wollten. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Mein jetziger Mann, das ist sein Baby. Das ist eine ganze Liebe, eine ganz nette, ruhige. Und da ist man dann auf die Diagnose gekommen? Da ist man drauf gekommen. Aber vorher nicht, obwohl sie vorher schon solche Anzeichen hatte? Vorher gar nicht. Sind denn richtige Untersuchungen vorher gemacht worden? Ja, jetzt liegt sie seit ganz Gründen. Da hat man sämtliche Untersuchungen gemacht. Jetzt sind die gemacht. Festgestellt, die linke Niere funktioniert überhaupt nicht. Und mit den Blutkörperchen, das ist also, die Werte sind total am Boden. Gabi, was haben denn jetzt die Ärzte zu dir gesagt? Wie sind denn die Chancen, die Heilungschancen für deine Tochter? Die Heilungschancen sind also 30%. 30%. Dein Mann, aber dein neuer Mann, deine neue Beziehung steht sehr zu dir und du sagst, auf jeden Fall, das ist halt sein Baby. Er hat noch nie Kinder gehabt und das ist, sie ist 15 Jahre alt. Wie geht denn das Mädel? Die ist ja nun auch schon 15, das ist ja eine junge Erwachsene bald. Wie geht sie denn damit um? Ich habe das Bild, sie weiß es noch nicht. Sie weiß es noch gar nicht. Man hat sie nicht gemerkt, was mit dem Kind los ist. Aber fragt sie dich denn nicht mal? Der eigentliche Vater meinte, die hole den Margarita Hubschrauber und er muss das Blut hergeben. Fragt sie dich denn nicht, was ist los mit mir, was habe ich? Doch. Und was antwortest du ihr? Ich weiche halt ständig aus. Ich sage immer, Christina, es wird schon wieder. Jetzt gibt es eine Bluttransfusion. Ich weiß nicht, so gibt es nicht bei Leukämie auch Rückenmarkstransplantationen und so etwas? Wir versuchen es jetzt mit dem Blut. So schlimm wäre es noch nicht. Und jetzt kommt es darauf an, ob er fähig als Blutspender in Frage kommt. Weil ich muss dazu sagen, mein Mann, das ist mein ehemaliger Chef gewesen, er ist um einige etliche Jahre älter als ich. Ich bin 45, er ist 78. Und das ist jetzt die Frage. Was ist die Frage? Ob das noch geht? Ob das überhaupt noch geht. Er hat Blutarmut. Und wenn das dann nicht in Frage kommt, dann wird es echt kriminell. Ja. Gabi, ich habe ganz große Probleme, vielleicht liegt es auch wieder an meinem Kopfhörer, mit der Leitung, mit dem Verständnis, was du sagst. Ich möchte gerne, dass du auflegst und meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich nochmal an. Und ich kann dir nur sagen, von mir aus, die allerherzlichsten Wünsche, das kannst du mir wirklich glauben, dass es deinem Kind besser geht und dass es mit der Bluttransfusion einen Erfolg hat, eine Wirkung erzielt. Das wird mir morgen sehen. Ja. Und was ich wirklich, muss ich auch nochmal sagen, sehr, sehr, sehr schlimm und sehr traurig finde, ist das Verhalten deines Sohnes. Das Hauptproblem ist jetzt unsere Tochter. Natürlich, erstmal. Das mit meinem Sohn, das ist vor 3 Jahren erstmals passiert, das waren aus Nichtigkeiten. Wirklich aus Nichtigkeiten. Das waren Peanuts sind es. Gibt es denn da nicht vielleicht, ich meine, im Moment ist das Mädchen das Wichtigste, klar. Ja, klar. Aber wenn sich das vielleicht, was wir alle hoffen, etwas beruhigt hat, gibt es da nicht irgendjemanden, der da vielleicht vermitteln könnte zwischen euch? Ich esse nichts mal. Ich habe die hiesige Polizei, ich wohne im Raum Ravensburg, die hiesige Polizei angerufen. Die konnten nichts machen. Und in meiner Angst habe ich dann darüber angerufen. Und die sind dann hingefahren. Mhm, sonst verstehe, ja. Hätte ich den Mann nie ausfindig machen können. Liebe Gabi, wir machen das mal so, wie ich gerade vorgeschlagen habe. Du legst bitte auf und wirst von uns, von der Petra, zurückgerufen. Mhm. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Adi, tschüss. Schockmomente, das ist unser Thema. Und ich bin jetzt verbunden mit Katharina, 13 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katharina. Ja. Auch ein Schockmoment erlebt schon. Ja. Erzähl. Meine Mutter, die hatte ein Aneurysma. Erklär mal genau, was das ist. Ein Aneurysma ist, die hat einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Und ja, und dann hinterher konnte die nicht mehr sprechen und war auf einer halben Seite gelähmt. Wie alt ist denn deine Mama? Meine Mutter ist 48. 48. Und wann ist das passiert? Vor 6 Jahren. Ach, vor 6 Jahren schon. Mhm. Da warst du ja noch sehr jung. Ja. Nee, die ist 48. Entschuldigung. Ja, hast du gesagt gerade. Ja? Mhm. Und das ist vor 6 Jahren passiert. Ja. Ja, und da warst du noch sehr jung, habe ich gesagt gerade. Ja. Kannst du dich denn noch genau daran erinnern, wie das damals war? Ja. Wie war es? Erzähl. Ja, ich habe einen Abend bei meiner Nachbarin geschlafen und auf jeden Fall kam meine Schwester hoch und sagte, ich fahre mal mit der Mama im Krankenhaus, die hat Kopfschmerzen. Und die hat schon ein paar Tage davor immer Kopfschmerzen starke. Mhm. Die Schwester ist vermutlich älter, ne, als du. Bitte? Die Schwester ist vermutlich älter als du. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und dann sagte sie, ich fahre mal eben ins Krankenhaus mit der Mama und dann habe ich gefragt, ob ich mit kann. Mhm. Und dann sagte sie, nee, ich fahre mit der Mama alleine. Mhm. Und dann, ich habe ja sowieso bei meinen Nachbarn geschlafen. Ja. Und dann sind die ins Krankenhaus gefahren. Und ja, und dann musste die direkt mit dem Krankenhaus in der Klinik nach Essen. Mhm. Und musste da in der gleichen Nacht noch operiert werden. Mhm. Und dann, ja, und dann kam meine Schwester wieder zurück so. Und dann hat sie gesagt, ja, die Mama liegt im Krankenhaus, die wird jetzt operiert. Mhm. Und ich war da noch klein, ich war da 7 und dann... Da versteht man das nicht so richtig, genau. Ich habe erst mal operieren gedacht, oh, das ist was Schlimmes. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, aber wird wieder alles gut, die wird jetzt einmal operiert und dann wird wieder alles gut. Mhm. Und ja, und dann war meine Mutter ein halbes Jahr in der Klinik. So lange? Ja, und war 5 Wochen im Koma. Mhm. Und ja, und dann... Und als sie dann nach Hause kam, wie, Nee, erst habe ich sie ja gesehen, das war der Schockmoment. Ach so. Ich bin in eine Intensivstation rein, mit meiner Schwester, normalerweise darf ich da gar nicht rein, und dann habe ich sie gesehen. Und das war der Schockmoment für mich. Was hast du denn da gesehen? Ja, ich habe meine Mutter gesehen, ja. Ich habe die nicht mehr wiedererkannt. Ich habe die überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Wie sah sie denn aus? Die hatte ein ganz schräges Gesicht, also die hat gelacht und auf einer Seite schlaff und auf der einer Seite... fröhlich. Lag sie denn da so ganz normal oder auch mit vielen Schläuchen? Ja, mit vielen Schläuchen auch. Ja. Was ja auch immer schlimm ist, ne? Wenn man das war der Schockmoment für mich. Und dann hat meine Mutter gesagt, gib mir mal ein Küsschen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein. Mhm. Und war die auch traurig und dann hat sie gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Und dann habe ich mich umgedreht, habe geweint und dann bin ich mit meiner Schwester wieder rausgegangen. Die hat gesagt, komm, ist besser, wenn wir jetzt gehen. Mhm. Und dann sind wir rausgegangen und dann habe ich geweint und dann habe ich meine Schwester gefragt, Steffi, ist das meine Mama? Und dann hat sie gesagt, nein, doch, das ist deine Mutter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, warum sieht sie denn jetzt so anders aus? Ja, sagt sie, Steffi, ja, weil die operiert wurde, die ist ganz krank geworden. Mhm. Habe ich sie gefragt, ob die wieder gesund wird, hat sie gesagt, ja, die wird wieder gesund. Mhm. Und dann habe ich auch immer nach meiner Mutter gefragt. Mhm. Dann haben die immer gesagt, ja, die ist im Krankenhaus. Und weiß ich nicht. Bist du dann irgendwann nochmal, ja, hast du ihr dann irgendwann danach doch ein Küsschen geben können? Ging ja, das? Ja, irgendwann, also als sie im normalen Krankenhaus kam. Du warst wahrscheinlich im ersten Moment, wie du selbst warst, so geschockt und hast die Frau gar nicht so als deine Mutter richtig wahrgenommen. Nee, ne? Hab ich nicht. Und deshalb wolltest du dir auch keinen Kuss geben, ne? Nee, wollte ich. Ja. Dann ist deine Mama irgendwann rausgekommen aus dem Krankenhaus, nach langer Zeit. Und du hast es gerade am Anfang schon so ein bisschen angedeutet. Sie war gelähmt teilweise. Ja. Und das Gesicht, war das immer noch so schief oder hatte sich das... Ja, jetzt ist das immer noch ganz... Ein Hauch ist das nur schief, aber sieht man mehr so. Also ich meine damals, als sie aus dem Krankenhaus rauskam, da war das alles noch schief. Ja, immer noch. Wie geht's denn deiner Mama heute? Meine Mutter geht's heute gut, aber die kann immer noch nicht sprechen, also... Die gar nicht? Doch, die kann, mein Gott und... Hallo und Tschüss. Mhm. Aber die kann halt alles nicht, Also richtig unterhalten kannst du dich nicht mit. Nee, auch nicht so ein bisschen unterhalten. Obwohl das jetzt 6 Jahre her ist? Ja, konnte die hätte man nicht Therapie gehen können, aber wollte sie nicht. Achso, das hätte man noch lernen können und sie ja, wollte es nicht. Ja, die hätte ein paar Sprachfehler haben. Und genau. Wie verständigst du dich so mit ihr, wenn sie kaum so richtig reden kann? Das kann man nicht beschreiben. Das muss man selber erleben. Mhm. Das kann man nicht beschreiben. Aber ihr habt irgendwie so eine Sprache miteinander. Ja, genau. Ihr wisst, was so abgeht gegenseitig. Ja. Ne? Also ihr könnt euch schon verständigen. Ja. Ihr versteht euch, das ist auch ohne große Worte machen zu müssen. Ja. Mhm. Hast du dich denn dann danach damit so zurechtgefunden? Schnell, dass deine Mama nie wieder so richtig gesund sein wird wie vorher? Oder war das schwer die erste Zeit? Schwer. Also als erstes habe ich gesagt, also ich möchte im Heim. Und dann bin ich auch im Heim gekommen und 2 Jahre waren das. Mhm. Und hinterher bin ich wieder zu meiner Mutter gekommen. Mhm. Ja. Ist die Schwester? Weil die konnte sich nicht um mich kümmern. Ich habe von alleine gesagt, ich möchte im Heim. Also dann war ich da noch ein Jahr nach der Krankheit, dann bin ich im Heim, habe ich gesagt, nee. Ich stelle mir das, will ich dir sagen, Katharina, aber auch verdammt schwierig vor, dann so ein ganzes Jahr, wenn man aus einer Familie kommt, aus einer intakten Familie, dann in Heim zu gehen, ist sicher schwierig, ne? Ja, sehr. Was war denn das Schwierigste damals? Was man so eben macht, also das ist eben, jedes Kind möchte zu seiner Mutter. Ich habe schon nach einem halben Jahr gesagt, ich möchte wieder nach meiner Mutter. Was hast du denn damals? Die haben alles nicht mitgekriegt, die dachten wohl nur auch, Stefanie ist ja noch da, meine Schwester, und die können sich um mich kümmern. Wie viel älter ist deine Schwester eigentlich? Die ist jetzt 25, die war damals 19. Ah ja, das ist natürlich dann schon ein Alter, wo man sich auch kümmern kann. Ja. Aber was ist denn mit deinem Papa eigentlich? Wo ist der? Oder wo der war der? Der ist in der Türkei, den kenne ich nicht. Achso, den kennst du nicht? Nee. Der hat sich dann damals auch nicht gekümmert um dich und um euch. Was hast du denn im Heim in diesem Jahr am meisten vermisst? Die Liebe. Also ich konnte meine Mutter zwar nach dem Wochenende besuchen, aber ich konnte nicht mit der kuscheln und so. Ja, das war eben die Sachen. So, dann bist du nach der Zeit wieder nach Hause gegangen. Ja. Und dann habt ihr beide euch arrangiert miteinander, deine Mama und du. Ja. Und das funktioniert auch alles. Ja, das funktioniert. Ja. Und das war das Schockmoment deines Lebens, der schlimmste Moment bisher, wenn du daran zurückdenkst, als du da ins Krankenhaus kamst und die Mama da hast liegen sehen mit dem schiefen Gesicht und den vielen Schläuchen und das alles. Ja. Nur ist es ja gut, dass sie es überlebt hat. Und dass ihr so dann doch zusammen leben könnt und eine Familie seid. Ja. Ne? Schön, dass du angerufen hast, liebe Katharina. Und du hast eine tolle Sendung. Danke, das freut mich sehr, von so einem jungen Mädel wie dir das zu hören. Freut mich sehr. Und du grüßt die Mama von mir. Ja, ich soll noch schöne Grüße von meinen beiden Freundinnen bestellen. Ja, zurück grüßt du auch, ne? Ja. Okay, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich wundere mich immer, muss ich sagen, wie so diese ganz jungen Leute drauf sind. Die 13-Jährigen, 14-Jährigen, ich hatte ja auch schon mal einen 11-Jährigen hier. Wenn ich da so an mich zurückdenke, so mit 11, 12, 13 war ich total beknackt oder vernebelt noch. Ich hätte niemals so klar reden können, wie das Katharina gerade gemacht hat. Also Respekt und wirklich alle Achtung. Heike, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Heike. Ich bin es, ja. Du bist es, ja. Ich hatte auch einen schweren Schock. Nämlich? Ja, letztes Jahr im Februar. Ich fahre LKW. Du fährst du? Hänger hinten dran. Du bist LKW-Fahrerin? Ja, ich bin selbstständig. Eine der wenigen? Ja. Gibt ja nicht so viele. Nee. Ja. Also letztes Jahr im Februar. Ja. Und fahre durch eine Ortschaft durch. Fahre weiter. War schon bald aus der Ortschaft raus. Und da sehe ich, dass mein Hänger nicht mehr hinten dran hängt. Oh. Das ist nicht so gut, ne? Nee. Hat mich natürlich erstmal, das war schon der erste Schock. Was war auf dem Hänger drauf? War leer oder war... War leer. Ich wollte Laden fahren. Und da fahre ich zurück und gucke, wo mein Hänger geblieben ist. Und dann sehe ich den in so einer halben Böschung da hängen, da ist so ein kleiner Fluss, der vorbeigeht. Das war auf der rechten Seite und auf der linken Seite, auf so einem Parkplatz, da lag ein Mann. Der wurde wohl erfasst vom Hänger und der hat sich nicht mehr bewegt. Das war ein Fußgänger, der war nicht mit seinem Auto da. Ich bin auf der rechten Seite gefahren und der Hänger ist mir links abrübergegangen, weil so eine halb rechts Kurve gewesen. Verstehe. Und du fandst den Mann liegend auf der Erde, auf dem Boden vor? Ja, genau. Bewusstlos? Ja. ich wusste auch nicht, ob er leben würde oder nicht. Oh Gott, und da, was hast du gemacht? Ja, mal, denn, da stand eine Frau dabei. Mhm. Die ist weggegangen. Die konnte mir nicht helfen. Ich habe gesagt, soll bitte einen Krankenwagen anrufen und einen Doktor. Mhm. Da habe ich mehrere Autos angehalten, soll noch bitte telefonieren für Hilfe zu holen, weil ich war am ganzen Körper am Zittern. Mhm. Du hattest kein Funktelefon dabei? Doch, doch, ich hatte ihm das in der Hand gegeben, aber ich konnte keine Telefonnummer mehr drücken. Ach so. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Und das Kuriose ist sowieso, ein paar hundert Meter weiter war ein Krankenhaus, da kam kein Krankenhaus. Wieder kein Krankenhaus? Kam kein Doktor. Es kam kein Krankenwagen? Obwohl nee, von da, nee, 500 Meter weiter. Ach. Da kam ein Flugzeug von, wir sind hier in der... Von wo? Luxemburgische Grenze kam ein Flugzeug, ein Hubschrauber von Luxemburg. Mhm. Und da war noch nicht der richtige Doktor da, für den Mann wohl zu helfen. Mhm. Da sind die wieder weggeflogen, kamen wieder mit einem anderen Doktor wieder. Ja, und der Mann ist auch dann gestorben. Der ist gestorben? Ja, auf der Stelle. Noch vor Ort quasi? Ja, ja, ja. Ich habe ihn dann weggetan. Ja. Ich hatte ja auch einen Nervenzusammenbruch. Der ist quasi von dem Anhänger erschlagen. Ja, der ist wohl. Ich bin in die Ortschaft reingegangen und er ist auch in die Ortschaft reingegangen und der hat den Hänger wohl gehört, gesehen. Der hat ihn von hinten. Hallo? Ach, da wollte ich Heike noch was fragen. Immer die wegbrechende Leitung. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. 1.31 Uhr, machen wir wieder eine Pause. Machen wir gleich weiter. 1.32 Uhr, 20 Sekunden, Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian heute Nacht, das Thema Schockmomente und wir haben die tolle Leistung der Regie direkt die Heike wiederbekommen. Hallo Heike. Nee, bist du doch nicht. Heike? Hallo? Ja, da haben ja, wir dich. Da war die Leitung plötzlich weg. Ja, ist auch eben auch mal. Ja, was ich dich fragen wollte gerade, wer oder was war nun schuld daran, dass dieser Anhänger sich gelöst hat? Das ist bis heute noch nicht raus, das weiß keiner, wie von Geisterhand. Machst du dir Vorwürfe? Oh ja, klar, ganz schrecklich. Also, ich gäbe alles, wenn der Mann darauf mal leben würde, ne? Ich bin nun noch nie so einen großen LKW gefahren, schon gar nicht einen mit Anhänger. Meine Frage, merkt man das nicht, wenn dieses Ding sich, merkt man das nicht sofort, wenn sich der Anhänger löst? Offensichtlich nicht, ne? Ja. Also ich habe nicht gemerkt, wenn nichts geladen ist. Genau, wenn es... Es war ja leer, dann... Genau. Und das war eben, eine ebene Straße? Ja, ja. Ja, da war so ein kleine Ecke noch auf der Straße, wo man so Flickarbeiten wollte machen, so ganz niedrig. Ob er sich deswegen gelöst hat, sie wissen es nicht. Sie hatten mich zwar erst ganz bös bestraft. Also es kam dann zu einer Gerichtsverhandlung? Natürlich. Nur... vom Gericht direkt, ich war gar nicht auf der Verhandlung. Warum haben Sie dich... ich auch nicht durchgestanden. Warum haben Sie sich bestraft? Hat man dir fahrlässig... Fahrlässige Tötung, ja. Fahrlässige Tötung. Ja, aber das ist dann revidiert worden hinterher? Ja, weil ich habe ein neues Gutachten dann machen gelassen. Und wer hat denn eigentlich diesen Anhänger angebracht an den LKW? Hast du das gemacht? Ja, klar. Das hast du gemacht, ja. Und du bist ganz... Du kannst dich gut erinnern, dass du dann... Wahrscheinlich legt man diesen Hebel um oder... Ja klar, ich bin mit dem LKW abends nach Hause gefahren, von meinem Vater bis bei mir sind 30 Kilometer, am anderen Morgen nochmal 30 Kilometer und dann ist er abgegangen. Also bei 60 Kilometer bin ich damit gefahren und Berg und Tal und hoch und runter. Kann das ein Materialfehler sein? Wurde getestet, ist nicht gewesen. Was, aufgrund des Gutachtens, welche Mutmaßung hat man denn, wie das passiert ist? Weiß kein Mensch. Weiß kein Mensch. Sie haben gesagt, nachher wie von Geisterhand. So wurde das nachher ausgelegt. Bist du denn für dich, nicht so ganz, wie du gerade gesagt hast. Du, irgendwelche Vorwürfe machst du dir schon. Und ja, ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte nicht mehr leben. Ich habe zwei Kinder, wenn ich die nicht hätte, wäre ich sowieso nicht mehr. Hast du irgendwas über die Familie des Mannes erfahren? Über dessen privaten Hintergrund? Ja, das war noch das war freitags passiert und an dem Wochenende rief mein Vater mich an. Ich war erst im Krankenhaus, freitags morgens war das. Ja, gegen Mittags war ich im Krankenhaus und abends bin ich mit nach Hause gefahren. Mhm. Weil ich wollte nicht da bleiben, ne? Mhm. Und dann hat mein Vater mich auch telefoniert am Samstag noch und ich soll nicht ans Telefon gehen. Der Sohn, der ist total ausgerastet, ne? Ach, der wollte dich anrufen, der Sohn? Ja, und wollte. Ja, gut, der hat einen Schock gehabt. Ich kann den Mann gut verstehen, wenn mein Vater... Klar, wie alt war der Mann denn eigentlich, der gestorben ist? Über 60. Über 60, ja. Mhm. Hast du denn dann irgendwann mal Kontakt zu der Familie gehabt? Ich hab Blumen geschickt, wie er gestorben ist. Mhm. Also, wir beerdigt, Entschuldigung. Mhm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Und habe auch einen Brief durch meinen Rechtsanwalt schreiben gelassen, weil ich ja nervt und in der Lage war. Haben die mal reagiert und geantwortet? Nee, bis heute noch nicht. Bis heute nicht. Und ich wollte auch immer mal zu der Frau gehen, aber ich war noch nicht imstande dazu. Mhm. Weil ich wohl immer mache, immer wenn mir ganz schlecht geht oder wenn ich da durchfahre, fahre ich an der Stelle vorbei, warte, tue eine Kerze oder Blumen halt mal hinlegen. Mhm. Das heißt, du fährst weiter Auto? Ja, bis vor 11 Wochen bin ich weiter LKW gefahren. Und jetzt nicht mehr? Nee. Warum? Da hat mein Bruder einen schweren Verkehrsunfall mit dem LKW gehabt. Und ja. 2 Wochen wusste man gar nicht, ob er wird leben. Ach so. Und heißt das jetzt für dich, dass du gar nicht mehr fahren möchtest? Oder? Ich bin froh, dass ich nochmal PKW fahre. Bitte? Ich bin froh, dass ich nochmal PKW fahren kann. Wie geht's denn deinem Bruder jetzt? Oh, er lebt und mal hoffen. Ja, dass er irgendwann nochmal laufen kann. Ne? Also das war wahrscheinlich das zweite Schockmoment. Ja, ja. Welches dich jetzt dazu bewogen hat, auch diesen Beruf an den Nagel zu hängen? Tja. Was machst du beruflich im Moment? Gar nichts. Gar nichts. Mhm. Wie viele Jahre bist du gefahren? Ja, ich fahre LKW, seit ich 18 bin. Seit du 18 bist? Mhm. Jetzt 33, ne? Mhm. Bist du. Hast du dich mal ein bisschen mit jemandem, der etwas Ahnung so von Seele und Psyche hat, mit dieser Sache beschäftigt, unterhalten? Ja, ich war beim Psychologen 2-3 Mal. Mhm. Und da habe ich gemeint, ging mal ein bisschen besser. Und weil ich auch selbstständig bin, habe ich auch keine Zeit. Mhm. Und ich denke, wenn ich mir nicht selber helfe und mich selber aus dem Loch rausziehe, ich habe ja auch Depressionen gehabt und alles. Ja. Und habe auch mal im Bett und zwar mal Monat gar nichts gemacht und nur im Bett gelegen, nichts gegessen, nichts getrunken. Also du hast so den Anspruch an dich, das muss ich alleine schaffen. Ja. Manche Sachen schafft man nicht alleine, Heike. Und da finde ich es auch gar nicht ehrenrührig, wenn man sich professionelle Hilfe sucht. Möchtest du vielleicht noch ein paar Sätze mit meiner Psychologin reden? Nur mal so als Kurzgespräch, jetzt dann in Anschluss an unser Gespräch hier. Also ich war ein paar Mal beim Psychologen, also mir hat das nichts gebracht, gell. Mach doch noch mal einen Versuch hier bei mir. Nur so als Test. Schaden kann es ja nichts. Ja, kann man machen. Ja. Versuch's mal. Vielleicht hat die Petra nur so ein paar Tipps noch für dich, die sie dir mit auf den Weg geben kann. Das wäre ja auch schon mal was, so aus der Sicht einer Psychologin. Ja, kann schon sein, ja. Dann würde ich dich bitten aufzulegen und ich wünsche dir alles Gute und auch deinem Bruder von Herzen alles Gute und gute Genesung. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören, Heike. Schön, dass ich durchkam. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir noch eine Heike. Jetzt haben wir noch eine Heike und die ist 57 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Heike. Jan. Hallo. Was war es bei dir? Der Schock war heute Dieter Bohlen bei Kerner. Hast du es auch gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen. Das ist natürlich eine schöne Variante jetzt zu unserem Thema. Schockmomente Dieter Bohlen bei Johannes B. Kerner. Ja. Das ist ja alles unter der Gürtellinie. Wie fandst du ihn denn? Erzähl du erstmal. Also ich hatte das Gefühl, dass er auch irgendwie unter Drogen stand oder dass er nicht ganz so Herr seiner Sinne war. Mhm. Also ich fand das Ganze eigenartig. Also dir kam er dir sympathisch rüber? Nein. Nein? Nein, absolut. Ich schließe mich diesem klaren Nein an. Ich habe ihn noch nie sympathisch gefunden. Ja, aber er war schon mal ein bisschen netter im Fernsehen. Aber heute war er wirklich sehr verspannt, ne? Und sehr krampfig. Ja, also der hat ja nur dummes Zeug gesprochen. Das war ja das, was Kerner ja gar nicht hören wollte. Er ist ja auch erstmal gar nicht auf seine Frage eingegangen. Ja. So, jetzt zu dem Hauptvorwurf. Er hat es ja gar nicht abgestritten, richtig, ne? Nein, jetzt hat er das ja zugegeben. Er hat es mehr oder weniger zugegeben. Nicht so ganz heftig, wie Verona es darstellt, aber irgendwie hat er es schon zugegeben. Ja, das kann er natürlich auch nicht, Domi. Er kann das dann nicht so zugeben, wie Verona es gestern dargestellt hat. Glaubst du, dass er schon richtig fest zugelangt hat? Ja, denn ich denke, von einer kleinen Ohrfeige, da fällt man nicht um. Mhm. Oder nur, wenn man so weggeschubst, ne, so hat er das ja dargestellt. Hat er das erst dargestellt? Zuerst, genau. Erst hat er ja dargestellt, dass er sie nur irgendwie weggeschubst hat. Jetzt hat er ja zugegeben, dass er ihr eine Ohrfeige gegeben hat. Das hat er jetzt halt nicht zugegeben. Glaubst du ihm, dass dieser Schlüssel direkt in seinem Auge gelandet ist? Nein, das glaube ich gar nicht. Genau, das glaube ich nämlich auch nicht. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte er sofort... Könnte er gar nicht mehr sehen. Nein, und er hätte sofort gesagt, es gibt Unterlagen von der Augenklinik in Hamburg so und so, dass da irgendwas beschädigt war. Ja. Vielleicht hat er den Schlüssel irgendwie an den Kopf gekriegt, ne? An die Stirn oder irgend so etwas. Ja, also ich das glaube ich ihm überhaupt nicht. Er muss ja auch irgendwas erzählen zu seiner Verteidigung warum er das dann letztendlich... Aber das war alles so... diffus und so so verwirrend, so ich weiß nicht, es war so ohne Zusammenhang, so es war einfach. Und glaubst du auch, dass er durchaus diese Formulierung der Journalistin gegenüber gemacht hat, die das dann in der Zeitung geschrieben hat? Das glaube ich. Das glaube ich auch. Das glaube ich. Und zwar beim Sushi-Essen wird das gesagt haben, ne? So wie er das ja auch dargestellt hat. Ja, dieses Ganze, dass er da zum Sushi eingeladen gewesen fand wäre ich auch bei ihr aus. Und Kerner jetzt immer darauf hinaus wollte, auf diesen Satz, ob er den jetzt gesagt hat. Und er ja letztendlich das ja auch gar nicht hundertprozentig zugegeben hat. Nein, das Alberne ist, der Mann ist so lange im Showgeschäft und der weiß, wie man mit Presse umgeht. Ja. Dann, man geht nicht mit einer Journalistin, die man gar nicht kennt, Sushi essen und plaudert so aus dem Nähkästchen, ohne nicht zu ahnen, dass die das vielleicht auch weitergeben könnte. Ne? Nein, also so blauäugig ist er auch nicht mehr. Und wenn er sagt, also dass es tausend andere Sachen gibt, über die es sich lohnt zu berichten, aber letztendlich geht er ja auch immer an die Presse. Wie würdest du diesen gesamten Auftritt beurteilen heute Abend von ihm? Also ich denke, er ist unterdurch. Also die Sympathien sind weg. Ja. Es war eher peinlich und auch unangenehm. Ne? Ja. Und er hat sich auch dem Studiopublikum gegenüber sehr, sehr ungehörig irgendwie so verhalten. Ne? Genau. Und hatte die ja auch gegen sich. Ja. Von Anfang an. So die hat er ja von Anfang an gegen sich. Ja, so war mein Gefühl auch. Ja. Ja, und darum, das hat ihn auch total verunsichert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Schlammschlacht weitergeht. Ob Verona irgendwie nochmal was nachlegt oder ob es von seiner Seite aus nochmal eine Äußerung gibt oder ob es nun gut ist. Das denke ich nicht. Nein, jetzt kommt ja Nadel wieder. Jetzt kommt Nadel nochmal. Jetzt kommt Nadel nochmal. Nadel, die ja nun, was hat er gestern bei Rat gesagt? Also Nadel kann sich ja artikulieren, hat ja auch nicht artikulieren gesagt. Also wenn jemand sich nicht artikulieren kann, dann ist es ja Nadel. Also die hat ja, das habe ich eben auch schon zu deiner Mitarbeiterin gesagt, also deiner Kollegin, also die hat ja einen Intelligenzquotienten, den gibt es ja gar nicht mehr. Dafür hat sie sich von ihrem Zahnarzt schöne weiße Zähne machen lassen. Oh, hör auf. Das ist sowas entsetzlich. Ja, unter uns gesagt, viel zu weiß sind. Ne? Ja. Die sind ja so künstlich aus, dass man gar nicht hingucken mag. Ne? Nein, macht man, wenn sie den Mund aufmacht und dann auch noch lacht, dann ist es eigentlich, ich weiß es nicht, das berührt mich immer ganz fürchterlich peinlich oder überhaupt, wenn sie den Mund aufmacht. Ich muss auch mal weggucken und denke, mein Gott, Mädchen, hättest du es bloß nicht so machen lassen. Ja, aber ich denke, die beiden, erst waren die Hund und Katze Nadel und wieder, jetzt sind sie sich wieder einig, weil es wohl jetzt um Verona geht. Aber ich denke, also sympathischer ist mir dann alle Male noch Verona. Aber natürlich, du hast gestern den Auftritt gesehen, ne? Bei Verona aufstellen, bei Kerner. Ja. Ja. Ist es dir so ein bisschen auch ans Herz gegangen, als sie anfing zu weinen? Ja, jetzt eigentlich nicht mehr, weil man schon so im Vorfeld ja schon so viel davon gehört hat. Obwohl, ich denke schon, dass es so noch ab und zu mal hochkommt. Denn welche, so wie sie es auch sagte, welche Frau lässt sich schon gerne schlagen? Ja, und sie hat sich gestern auch da, glaube ich, so reingedacht und reingeredet und kamen die ganzen Emotionen hoch. Ja. Und dann ist es auch normal, dass man vielleicht auch anfängt zu weinen. Ja. Insofern fand ich das sehr, sehr überzeugend auch. Ja, ich denke auch, dass sie das wahrscheinlich gar nicht so mit einem Psychologen sicherlich nie aufgearbeitet hat. Bestimmt nicht, nein, bestimmt nicht. Das hat sie bestimmt nicht. Und ich denke irgendwann, das ist ja bei vielen, dass irgendwelche Sachen viel, viel später passieren. Mhm. Also ich finde, dass du eine sehr kompetente Gesprächspartnerin bist in solchen Sachen und du wärst sicher grandios geeignet für Ralf Morgenstern. Kennst du die Sendung? Ja, da habe ich immer schon mal gedacht, ich müsste mal zu Ralf Morgenstern. Kaffeeklatsch. Finde ich einfach klasse. Und diese sehr netter Damen, Mann. Die da sitzen. Sehr netter Mann, sehr netter Kollege. Ja, also den finde ich einfach gut. Du interessierst dich auch so für andere Klatsch- und Tratsch-Themen, auch so aus Königshäusern und weiß ich was. Ich habe nicht diese Sachen hier zu Hause. Also ja. Ich kaufe mir sowas nicht. Aber man kann wunderbar mit dir darüber reden und vielleicht werden die Kollegen mal aufmerksam auf dich. Und dann kannst du in der Runde auch mal mitplaudern. Das wäre nicht schlecht. Ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ja, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib so, wie ihr seid. Dankeschön, Heike. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hugo, 54 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Hugo. Ja. Du möchtest mir auch von einem Schockmoment erzählen. Wahrscheinlich einem ernsteren Schockmoment als das, was wir gerade besprochen haben. Ja, und sogar von einem positiven Schockmoment. Von einem positiven? Wie schön, erzähl. Die ganze Zeit war alles nur so negativ. Sehr traurig, ja. Die Zeiten habe ich auch hinter mir und habe ich auch genug mitbekommen. Ja. Und ich bin positiv geschockt worden. Ich habe vor 17 Jahren meinem zweitältesten Sohn, den Mann ausgespannt. So, vor 17 Jahren, deinen zweitältesten Sohn hast du den Sohn ausgespannt. Den Mann ausgespannt. Den Mann ausgespannt. Ja, und mit dem war ich bis Ostersamstag dieses Jahr zusammen. So lange. Mhm. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich bin nicht schwul, ich liebe einen Mann, aber ich bin nicht schwul deswegen. Ja, hast du... Ich bin auch die ganze Zeit nicht irgendwo fremdgegangen oder in Szene gegangen oder habe mich mit der ganzen schwulen Problematik beschäftigt. Ist ja interessant, du warst 17 Jahre mit einem Mann zusammen und hast gesagt, ich bin nicht schwul. Ich liebe einen Mann. Aber ich liebe halt diesen Mann. Diesen Mann, ja. Ja. Und als die Beziehung auseinanderging, habe ich gesagt, okay, gut, war halt eben so und jetzt muss was anderes kommen und jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Und jetzt habe ich mich vor 3 Wochen... in einen neuen Mann verliebt. Ich dachte, das wäre natürlich jetzt sehr schräg gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, jetzt habe ich mich in eine Frau wieder verliebt. Nein, jetzt habe ich mich in einen Mann verliebt und das ging genauso unvorbereitet, wie damals mit dem ersten Mann. Aha. So überhaupt nicht die Bereitschaft dazu haben. Das war in einer Aufsichtsratssitzung passiert und da kam ein junger Jurist rein, der sitzt mir gegenüber und ich schaue dem in die Augen rein und dann war das wieder passiert. Und es beruht auf Gegenseitigkeit. Gut auf Gegenseitigkeit. Ja, wir waren das jetzt 8 Tage in Urlaub und... Wie alt ist er? 24. Das ist 30 Jahre Unterschied. 30 Jahre Unterschied, ja. Und du meinst, es könnte funktionieren? Ja gut, mein in Anführungszeichen erster Mann war ja auch 20 Jahre jünger als ich. Ja, ich finde das auch letztendlich egal mit dem Unterschied. Wenn die Chemie wirklich funktioniert, ist es egal, finde ich. Ja, damals habe ich für den Mann alles aufgegeben und Familie und so. Beruflich alles aufgegeben und was? Da frage ich dich gleich noch was zu. Aber dennoch möchte ich vorher fragen, was war jetzt das eigentlich positive Schockmoment, dass du dich jetzt wieder verliebt hast in einen Mann? Oder damals, dass du dich damals in den Mann verliebt hast? Nein, dass mir das wieder passieren konnte. Dass es wieder passieren konnte, ja. Ja. Dass mir das wieder passieren konnte. Also, es hat ja nichts mit wieder passieren zu tun, sondern dass das ich wieder in die gleiche Situation reinkam, dass ich meine Gefühle einfach nur so über Sekunden, Augenblicke, schaut jemand in die Augen rein und sagt, das ist jetzt ein Moment, der ein Stück weit von meinem Leben entscheidet. Ja, unglaublich. Es ist ja nicht eine Sache, wo man einfach nur so abends in die Kiste gehen will und sagt, dann ist Feierabend. Ja. Das war es ja gar nicht, sondern wir haben auch mehrere Tage gebraucht, bis wir so weit waren, bis ich überhaupt den Mut hatte, ihn anzusprechen. Mhm. So viel jünger wie ich. Ich bin ja fast sein Opa. Ja, zumindest der Vater könnte so gut sein. Ne? Ja, der könnte nicht gut absolut sein. Absolut, ja. Das heißt, du bist richtig groß verliebt jetzt im Moment. Ja, so richtig schön, so mit allem drumherum, ja. Bist du denn jetzt mittlerweile der Auffassung, dass du vielleicht doch eher homosexuell bist? Oder sagst du immer noch, nein, ich liebe nur einen Mann? Ich bin nicht schwul, aber ich liebe einen Mann. Sagst du das immer noch? Ich denk schon, dass... so ein Stück weit Homosexualität. Ja. Weißt du, es ist auch driss egal, wie man es jetzt nennt. Du liebst ihn und damit ist es dann auch gut. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage zu deiner Vergangenheit. Die scheint mir ja doch sehr seltsam zu sein. Du hast einen Sohn. Ich habe sechs Kinder, wovon noch fünf Kinder am Leben sind, ja. Ein Kind ist mir auch gestorben und dafür hat er mich eben so beschäftigt, die Dame von dem Kind, der tot gesprochen hat. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber auch mal sagen, dass es auch was Positives geht. Ja, das ist auch sehr schön. Weitergeht und dass man heute nicht weiß, was einen morgen erwartet. Sehr richtig, absolut richtig gesagt. Damals, vor 17 Jahren, gab es einen Sohn, der auch schwul ist und der hatte einen Freund. Mhm. Warst du in der Zeit noch mit deiner Frau zusammen und in der Familie? Das war bei mir das Schlüsselerlebnis, dass ich überhaupt gewusst habe, dass ich überhaupt Männer lieben kann. Mhm. Mein Sohn hat den Mann in Köln in der Stadt abgeschleppt und hat ihn mit nach Hause gebracht. Und der saß mir am nächsten Morgen am Frühstückstisch gegenüber. Mhm. Und ich schaue dem Mann in die Augen rein und wusste nicht, was mit mir passiert ist. Aha. Ich habe meinen Sohn in die Küche gebeten und habe meinen Sohn gefragt, was willst du von dem? Aha. Und mein Sohn hat gesagt, wir wollten uns eine schöne Zeit machen und mehr will ich nicht. Mhm. Und wenn ich ihn irgendwann mal wiedersehe, dann ist das in Ordnung. Aber ob das jetzt so was Festes wird oder was Regelmäßiges wird, da bin ich mir eigentlich noch zu jung für. Ja. Und da habe ich mich dann mit dem Thomas 6 Wochen lang so regelmäßig getroffen. Und da war dein Sohn aber auch nicht sauer oder auch nicht eifersüchtig, das war dem egal. Nein, habe ich Familienrat einberufen und habe gesagt, ich ziehe aus, ich ziehe mit dem Thomas zusammen und nach 6 Wochen. Und wie hat denn da, du hast 6 Kinder, du hattest also 5 Leben noch von deinen Kindern. Wie hat denn deine Frau damals darauf reagiert? Das muss für, das, ja, ich, genau, das ist was, ja. Für die war auch ein Superschock, ne? Das war ein Superschock, ja. Mhm. Die hat gesagt, wird sie fremd gehen, wird sie mich mit einer Frau betrügen, da könnte ich gegen vorgehen. Mhm. Mhm. Aber so habe ich keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich kämpfen soll. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich dich zurückgewinnen kann oder soll, wenn deine Gefühle jetzt in die Richtung gehen. Weiß ich nicht, was ich machen kann. Damals warst du wie alt? 36, das ist aber auch dann eine stramme Leistung, dass du bis 36 schon 6 Kinder hattest, ne? Ja, ich hab einen Tag vor meinem 18. Geburtstag habe ich meine 2 ersten Kinder bekommen, Zwillingspärchen. Ach so, ja. Ich habe lange gebraucht, um zu wissen, wie man es nicht macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du hast dann in einem Familienverband gelebt, mit Verwandtschaft, im Freundeskreis. Ist das damals alles weggebrochen, als du dann einen Mann geliebt hast, einen jungen Mann? Ja. Das heißt, du musstest ganz von vorne anfangen, was so eine Gesellschaft... Ich habe die Arbeit aufgeben müssen. Wir hatten damals eine Firma gehabt und meine Frau hat durch die ganze Entwicklung ja auch ziemlich viel mit eingebracht. Und da hieß es jetzt entweder auszahlen oder was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, ich will nicht wieder bei Null anfangen. Wenn ich meine Frau hätte die Hälfte auszahlen müssen, hätte ich wieder bei Null anfangen müssen. Und ich habe mein Leben komplett umgestellt. Ich habe die Firma verkauft. Ich habe für den Mann wirklich alles aufgegeben. Was machst du heute beruflich, wenn ich fragen darf? Ich habe heute eine Professur für Maschinenbau. Professur für Maschinenbau, ja. Mhm. Hast du heute noch Kontakt zu deiner Frau? Und einen sehr guten. Sehr guten. Und zu den anderen Kindern auch? Ja, zwar. Und die haben das auch dann irgendwann akzeptiert oder gleich akzeptiert, dass der Papa nun Mann lebt? Die haben das dadurch akzeptiert, weil da so eine Kontinuität drin war, dass da nicht ich jetzt da irgendwo so als Fusche über die Szene durchgeschlampt wäre, sondern weil das einfach so beständig war. Die wussten einfach, der ist jetzt mit dem Mann zusammen und ich bin in die Schule, auf die Elternratssitzung, bin ich überall hingegangen mit meinem Mann dabei. Ja. Ich habe mich für alles eingesetzt. Sehr mutig. Die Eltern haben zwar manchmal ein bisschen blöd geguckt, aber ich war halt eben mit Mann da, nicht mit Frau da. Und ja, sehr toll. Mich um alles gekümmert. Sehr toll. Du hast es nicht vertuscht und nicht geheim gehalten. Nein. Wie lange hat es denn gedauert, bis deine Frau die Verletzung überwunden hat oder es dir auch verziehen hat? Ja, gut 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Es gab auch Zeiten, wo meine Frau, wenn wir uns auf der Straße begegnet sind, die auf die andere Straßenseite gegangen ist, dass sie mir nicht guten Tag sagen brauchte. Mhm. Also die Zeiten gab es auch. Also die erste Zeit war sehr hart gewesen und wo man auch gemerkt hat, wo sie so verletzt war, weil sie einfach mit der Situation. Natürlich, verständlicherweise auch, ja. Aber das war jetzt ein schöner Aspekt, dass du auch ein positives Schockmoment eingebracht hast und auch eine verrückte Geschichte, die du erzählt hast. Aber eine schöne Geschichte, finde ich. Jo. Und noch dumm hier eine Sache, weil gerade die junge Frau da dran war mit ihrem leukämiekranken Kind. Mhm. Mach doch wieder einen Aufruf an die Leute, dass sie sich alle testen lassen, dass sie ihr Blut spendet. Das ist ja heute nicht mehr mit einer Knochenmarkspende. Man braucht ja heute nur noch Blut zu spenden und geht ja heute über die Blutzellen, die ausgesondert werden. Das ist ja heute kein großer Eingriff mehr, dass die Leute sich testen lassen und sich bereit erklären, sich da die 500 Milliliter Blut abzuhören zu lassen, um dein Leben zu retten. Das sagst du jetzt. Und das sage ich auch. Aber du darfst kein Blut spenden und ich darf auch kein Blut spenden. Mhm. Aber es gibt weißt so du, viele... Das ist eine das hat mich sehr empört. Ich lag einmal, ich war schon das war im Westdeutschen Rundfunk, war das vom Roten Kreuz, glaube ich, organisiert und war schon anwesend, wollte mich auf seine Pritsche legen. Und dann fragte dieser junge Herr Arzt mich nach meiner sexuellen Orientierung. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich bisexuell bin und mit Männern gern und oft Kontakt habe, sagte er, dann geht das nicht. Sie dürfen kein Blut spenden. Da war ich sehr empört. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich ist dein Aufruf natürlich völlig richtig. Und wie ich so lange in einer Beziehung lebe, dann ist das eigentlich egal, ob man jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen ist. So sehe ich das auch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Hugo. Und vor allen Dingen viel, viel, viel Glück jetzt mit deiner neuen Liebe, auf das es nochmal ganz lange dauert und währt. Okay, danke schön. Tschüss. Mach weiter so. Danke schön, tschüss. Marc, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marc. Was für ein Schockmoment hast du erlebt? Ich bin überfallen worden. Wann? Das war vor ungefähr einem Jahr. Und wo war das? Das war auf dem Campingplatz in Landkern bei Kochen. Mhm. Und zwar wollte ich da mit einem Freund in die Altstadt gehen, was wir auch taten. Und sind dann so gegen 2:30 wieder Richtung Wohnwagen gegangen, über einen dunklen Feldweg halt. Und ich musste nochmal pinkeln. Hab dann halt gepinkelt, mein Freund ist schon vorgegangen. Ja, und als ich fertig war und weitergehen wollte, packte mich jemand von hinten, drehte mich um und verlangte mit vorgezogenem Messer halt Portemonnaie, Geld, halt Wertsachen. Ein Mann? Das war ein Mann, ja. Ja, ich habe mich natürlich erst geweigert, aber dann, als er mit seinem Messer in meinen rechten Oberschenkel stach, habe ich ihm dann meine Sachen ausgehändigt. Dein Freund hat das nicht mitbekommen? Er hat es nicht mitbekommen, nein, er war wohl zu weit weg oder zu betrunken, ich weiß es nicht mehr. Der hat ja mit dem Messer in den Oberschenkel gestochen, das ist ja schon sehr krass. Ja. Dann hast du dem wahrscheinlich ein paar Mark 50, so viel Geld wirst du gar nicht gehabt haben. Es waren ungefähr noch 20 Mark in meinem Portemonnaie und ich habe ihm mein Handy gegeben. Das war auch einiges wert. Und dann ist der Typ abgehauen? Der ist dann abgehauen, der hat abdaffig. Hast du direkt die Polizei benachrichtigt? Also wir sind dann erst zu meinen Eltern in den Wohnwagen. Ja, und dann sind wir auch schon in den Ort gefahren und haben eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Hat man ihn bekommen? Soweit ich weiß nicht. Konntest du denn eine Täterbeschreibung damals machen oder war er also vom der hatte so eine Sturmhaube auf und also war halt ziemlich groß. Das war auch die einzige Angabe, die ich machen konnte. Was ist aus der Wunde im Bein geworden? War das eine harmlose Wunde oder hast du große Probleme noch gehabt damit? Nein, eigentlich nicht. Sie ist ziemlich schnell verheilt. Halt nur noch eine kleine Narbe davon da. Aber das ist wirklich auch ein Schock, das kann ich auch nachvollziehen. Das in dem Moment hat man ja auch Todesangst, ne? Ja, man ist wie gelähmt. Ich wollte also auch um Hilfe schreien, dass mein Freund was mitkriegt und mir helfen kann, aber kam nichts raus, gar nichts. Aber wie mutig, du hast am Anfang hast du dich dagegen gewehrt und wolltest es nicht rausgeben, die Sache. Auf gar keinen Fall. Aber in dem Moment, als er zugestochen hat, war der klar, das ist jetzt todernst, die ganze Zeit. Ja, dann habe ich mir gedacht, bevor er mich wirklich abmurkst, gebe ich ihm dann lieber die Sachen. Hast du deinem Freund hinterher ein bisschen Vorhaltung gemacht, dass er nicht genügend Acht gegeben hat? Oder? Nein, nein. Das nicht? Da konnte er wirklich nichts für? Nein. Bist du seitdem vorsichtiger und gehst also ein bisschen... Also ich meide jetzt auf jeden Fall dunkle Gegenden. Halte ich mich sehr ungern auf und achte auch immer darauf, dass wenn wir in die Altstadt gehen, dass ich nicht alleine nach Hause gehe, dass wir immer in Gruppen sind halt. Da achte ich schon drauf. Meinst du, dass der, sofern du das noch beurteilen kannst, meinst du, dass der älter war, der Typ? Er war ziemlich groß. Ich denke schon, dass er... älter war, ja. Also es ist Gott sei Dank gut gegangen. Du bist nur um 20 Mark ärmer geworden, aber hast halt einen riesen Schreck einstecken müssen. Ja, das war schon ziemlich krass. Auf das es dir nie wieder passiert, Marc. Danke. Alles Gute. Mach weiter so. Ja, danke. Respekt vor dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Das Thema Schockmomente in der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live und dann im Radio bei 1 Live auch morgen oder morgen wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer freien Themennacht und dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne hier unterhalten wollt. Also ich sage auf Wiederhören auf jeden Fall bis morgen und auf Wiedersehen bis Montagnacht, in der Nacht vom Montag auf Dienstag und dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bye bye, bis morgen oder bis Montag. Ciao.